Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Meine alte Weggefährtin Hella von Sinnen hat heute Geburtstag, seit einer Stunde. Und ich möchte sie herzlich grüßen von dieser Stelle aus und ihr viel Glück und alles Gute von Herzen wünschen. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Stimme und Gesundheit ist immer noch nicht in Ordnung. Bitte ein bisschen, bitte euch das zu entschuldigen. Angela ist meine erste Anruferin. Angela ist 48. Guten Morgen, Angela. Hallo, guten Morgen. Angela, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass wir gestern erfahren haben, dass meine Tochter ihr Baby nächste Woche verliert. Also, dass es abgetrieben werden muss. In der wievielten Woche oder Monat ist sie? Meine Tochter ist im Ende fünften Monat. Ende fünften Monat? Ja. Ach du lieber Gott, was ist passiert? Na, wir haben gestern festgestellt, dass das Kind schwerst behindert ist. Mhm. Es hat also verklumpte Füße, verklumpte Arme, hat eine Kiefer-Gaumspalte und hat eine Muskelschwäche und hat auch schon eine vollkommen verkalkte Leber. Das kann man alles so schon genau feststellen? Ja. Wurde gestern an der Charité festgestellt. Wie macht man das? Das wurde mit dem Ultraschall gemacht und dann wurde eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Ja. Ja, und dabei wurde es halt festgestellt. Das heißt, man hatte eine Vermutung schon, dass so eine schwere Behinderung vorliegt? Also ja, sie war einen Tag vorher bei ihrem Hausarzt, also bei dem Professor, wo sie sonst in Behandlung ist, beim Frauenarzt. Mhm. Und der hatte schon die Vermutung, dass also der Kiefer missgebildet ist. Mhm. Und um sicher zu gehen, also das 3D-Bild konnte nicht richtig gemacht werden, und um sicher zu gehen, hat man sie dann den nächsten Tag in die Charité bestellt. Mhm. Und da hat es gestern erfahren und ja, und das ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Na klar. War man denn bisher davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist und die Schwangerschaft normal verläuft? Ja, also sie hatte zum Anfang zwar immer starke Blutungen, aber das spielte wohl keine Rolle. Mhm. Es war eine richtig kleine Kämpferin, das Baby, und es war bis vor 14 Tagen, war alles in Ordnung. Mhm. Es hat sich alles in den letzten 14 Tagen erst daraus kristallisiert. Jetzt kann ich das natürlich medizinisch überhaupt nicht beurteilen, was du gerade genannt hast, aber ich frage dich trotzdem, ist es so gravierend, dass man wirklich zu diesem letzten Mittel greifen muss? Ja, also die Ärzte haben mir gesagt, wenn dieses Kind austragen würde und es würde die Möglichkeit bestehen, dass das Kind das überlebt, mhm, oder sie das überlebt, das ist ja auch eine Gefahr für sie, wäre das Kind auf jeden Fall schwerst behindert. Also es könnte... Würde vielleicht doch gar nicht lange überleben. Nein, sie kann auch jetzt im Mutterleib das Köpfchen überhaupt nicht halten. Mhm. Es fällt also schon nach hinten durch diese Muskelschwäche. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie die rechtliche Situation ist, aber offensichtlich ist das ja möglich, in Deutschland in so einem gravierenden Fall auch im fünften Monat noch abzutreiben. Ja, also sie muss das Kind auf normalen Wege bekommen. Mhm. Was auch wichtig ist, haben die Psychologen gesagt. Das heißt, da wird eine Geburt eingeleitet, künstlich. Genau, und dass das Baby bekommt, und dann können sie sich dann noch von der Kleinen verabschieden. Mhm. Und da habe ich natürlich Angst. Ich habe natürlich Angst um mein Kind, ne, wie sie das. Ja, stelle ich mir sehr, sehr schlimm und sehr dramatisch vor. Ja. Das heißt, dieses Kind wird im fünften Monat quasi jetzt auf die Welt gebracht. Wenn es denn dann auf natürlichem Wege zur Welt kommt, wird es dann noch kurz leben? Oder wie ist es? Ja, es wird noch leben. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja in diesem Fall auch nicht so aus. Ich habe schon mal im Internet geguckt, aber ich weiß es nicht, wie das dann ist. Das Schlimme ist auch, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Also auf der einen Seite will ich die Kinder auch jetzt im Moment mit ihrer Entscheidung erstmal in Ruhe lassen. Denn sie haben ja auch selber zu tun, um das zu verarbeiten. Aber andersrum will ich ihnen natürlich auch das Gefühl geben, dass wir für sie da sind. Ja, natürlich. Aber wie ist dein Verhältnis denn zu deiner Tochter? Sehr eng. Sehr eng. Gut, dann ist es ja, wirst du es automatisch, gehe ich mal von aus, richtig machen. Du begleitest sie da bestimmt ins Krankenhaus? Nein, das weiß ich eben noch nicht. Also ich habe jetzt mit meinem Schwiegersohn, wir haben uns so geeinigt, dass ich gesagt habe, sie wissen, dass wir jederzeit Tag und Nacht für sie da sind. Und aber er eben darum gebeten hat, dass erstmal die beide für sich erstmal das bewältigen. Dann ist es ja auch eine Ansage. Das heißt, sobald deine Tochter dich sehen möchte, bist du da. Genau. Und zunächst gehen die beiden, das Paar, erstmal alleine dann in die Klinik. Wäre es das erste Kind für die beiden gewesen? Ja, ein absolutes Wunschkind. Ich bin noch immer irritiert von meiner eigenen Frage gerade, die ich gestellt habe, ob dieses Kind dann lebendig zur Welt kommt. Und das glaube ich fast nicht. Also ich glaube das auch nicht. Das Kind ist ja auch vollkommen mit der Nabelschnur eingewickelt. Weil sonst, was würde man dann machen? Man würde es ja dann nicht sterben lassen. Und ich weiß es wirklich nicht. Das hat man deiner Tochter auch nicht so richtig erklärt, wie das dann geht. Naja, das war, also sie müssen am Dienstag wieder zur Charité. Da kommt dann auch ein Kinderarzt. Und dann werden auch nochmal Gespräche geführt mit Psychologen. Und ich denke, dass dann da wirklich erstmal alle offenen Fragen noch beantwortet werden. Ich muss nochmal sagen, ich gehe davon aus, dass dieser Fall wirklich hochdramatisch ist, dass man diesen Schritt jetzt geht. Denn es gibt ja sicher viele Zuschauer auch und Zuhörer, die selbst behinderte Kinder haben und auch zur Welt gebracht haben. Vielleicht auch mit schweren Behinderungen und das Leben geht auch und es funktioniert alles. Ich vermute mal, dass das jetzt hier so schwerwiegend das ist, dass, so das schwerwiegend, ja, genau. dass es nicht geht. Denn das ist kein leichtfertiger Schritt, der man mal so schnell entscheidet. Wie hat denn deine Tochter das zunächst aufgenommen? Wie erscheint sie dir? Also manchmal erscheint sie mir zu gefasst. Also ich habe Angst, dass sie alles in mich reinfrisst. Aber sie hat, wie gesagt, auch einen sehr guten Partner. Also dein Verhältnis stimmt, ist stimmig. Das stimmt total. Und wir haben sich auch beide gesagt, also keiner schluckt irgendwas. Also die sprechen auch alles offen aus. Alle Sorgen und Probleme. Ich vermute ja auch, die Charité ist eine sehr anerkannte und gute Klinik in Berlin, dass bei so einem dramatischen Fall auch psychologische Ersthilfe dann vor Ort ist. Die war auch sofort da, also wo sie in die Charité gekommen sind am Freitag, ja gestern, waren auch mehrere Ärzte da und Psychologen und Kinderarzt. Ja, und so wird es sicher danach dann auch sein. Ja, ich hoffe, dass sie da wirklich dann auch weiterhin begleitet wird von Psychologen. Bin ich also fast sicher, dass das so ist. Ich weiß es nicht, aber ich bin fast sicher. Denn sollte deine Tochter ihr Kind dann auch noch sehen, ist das natürlich auch nochmal ein tief einschneidender Moment, sowohl für deine Tochter als auch für den Schwiegersohn. Ja, meine Tochter wollte das Kind eigentlich gar nicht sehen. Sie hat eigentlich gesagt, sie möchte lieber so eine Wunschvorstellung im Kopf haben, so ein Wunschbild, aber die Psychologe meinte wohl, es ist unwahrscheinlich wichtig für die Verarbeitung, also für sie selber auch, dass sie also abschließen kann. Ja, sagt er. Ich finde das eigentlich so im ersten Moment einleuchtend, was deine Tochter sagt. Ich möchte ein Wunschbild haben. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ob ich es sehen würde wollen. Das ist sehr schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, genau. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch wirklich ein bisschen... Das glaube ich. Aber wir sind alle am Ende. Das glaube ich. Aber du hast ja das Richtige gemacht, Angela. Du hast Signale gesetzt. Du bist da zu jeder Sekunde, wenn deine Kinder dich brauchen. Und die beiden wollen das erstmal alleine durchstehen. Und dann wirst du schon oft genug noch deiner Tochter beistehen können und müssen. Davon gehe ich aus. Ja. Das ist schwere Zeit für die Familie. Sehr schwer, ja. Hast du sonst noch Enkelkinder? Ja, ich habe ein gesundes Enkelkind. Also meine große Tochter hat auch einen Sohn. Und heute war die Situation, dass wir das wirklich nicht mehr aushalten konnten. Und dann sind wir dann wirklich mit dem Kleinen raus. Also mein Mann hat uns dann gepackt und mit Enkelkind. Und das hat mir auch gut getan. Oder uns. dass wir ein bisschen Ablenkung hatten. Und zu Hause, man denkt nur daran, ja, man kann überhaupt nicht keine normalen Sachen erledigen. Man ist wirklich so gefangen in diesem Gedanken. Angela, dann wünschen wir deiner Tochter von Herzen, dass sie das auch körperlich zunächst gut übersteht. Ist ja vielleicht auch mit Schwierigkeiten verbunden, ich weiß es nicht. Dass sie einen guten Beistand hat. Wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch, was die Charité anbelangt. Ja. Und ihr seid ein guter Familienverbund, das höre ich schon daraus. Das heißt, sie ist aufgehoben, sie ist nicht alleine. Und das ist alles wichtig. Und dann handle demnächst einfach ganz nach deiner Intuition und dann machst du das Richtige, bin ich sicher. Okay. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön, Herrn. Auf Wiederhören, Angela. Wiederhören. Tschüss. So, liebe Leute. Olaf ist hier. Olaf ist 47. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Domherrn. Hallo, Olaf. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe eigentlich so viele Baustellen in meinem Leben, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich habe also vor 6 Jahren meinen eigenen Hund totgefahren. Und seitdem ist mein Leben irgendwie komplett aus dem Ruder geglitten. Den eigenen Hund totgefahren? Wie ist das passiert? Im Urlaub auf dem Campingplatz. Erzähl mal. Ja, wir haben einen schönen Strandtag vollbracht und sind zurückgekommen, mussten alle Sachen aus dem Auto ausladen. Der Hund war halt fix und fertig vom Strandlaufen, Schwimmen, tralala. Alles ausgepackt und ich durfte das Auto da vor dem Caravan nicht stehen lassen. Musste so 20 Meter rübersetzen. Ja, er lag da drunter, weil er Schatten suchen wollte. Das hast du nicht gesehen? Nee. Und dann bin ich rückwärts gefahren, habe einen kompletten Hinterteil platt gefahren. Oh, Becken verdrümmert, Blase geplatzt, alles Mögliche. Sofort zum Tierarzt, Erstversorger, Schmerzmittel, Geräusch, Drehdraht, Rollala. War der Hund noch bei Bewusstsein? Ja, klar. Ja. Der hat mich selber noch gebissen. Hat dich gebissen aus Panik? Ja, klar, aus Panik. Ja, und wie gesagt, das war eigentlich so das I-Pünktchen, weil ich mir da auch noch selber auf meinem Leben oben drauf gesetzt habe, weil ich leider zusätzlich an Depressionen habe, Angst, Panikattacken. Erzähl doch mal eben noch, wie das dann weitergegangen ist. Du bist zum Tierarzt gefahren. Wie lange hat er noch gelebt? Der hat noch 2 Tage gelebt. Konnte man nichts machen, nichts operieren oder? Nein, ich bin sofort nach Hause zu meinem Tierarzt, also erstmal erstversorgt zu meinem Tierarzt nach Hause gefahren, mitten in der Nacht noch. Er hat mir noch einen Termin gemacht in einer Spezialklinik in Osnabrück. Da bin ich dann natürlich, der Hund war weiter unter Schmerzmittel versorgt. Dann nächsten Tag noch hingefahren und die haben lange überlegt, was sie machen, ob sie was machen. Dann musste ich so ja noch unterschreiben, dass die OP sich auf 3.500 Euro belaufen würde. Und dann hat man mir den Hund halt so vom Arm weggenommen im Korb und das war's. Und am nächsten Morgen haben sie mich dann angerufen und haben gesagt, er hat's nicht geschafft, er hat die Nacht nicht überlebt. Hat der Hund geschrien, als du über ihn gefahren bist? Und ich frage auch nicht wie. Von diesem Schrei habe ich heute noch Albträume von. Ich bin hingegangen, ich habe 2 Wochen später, nachdem mir das passiert ist, dieses Auto, womit mir das passiert ist, das war das Abschiedsgeschenk von meinem Stiefvater, habe ich verkauft. Und habe Riesenärger dadurch zu Hause gehabt. Aber kein Mensch der Welt konnte verstehen, dass ich mit dem Auto nicht mehr fahren wollte. Bist du verheiratet gewesen? Ich bin verheiratet gewesen, ja. Also zu der Zeit, und deine Frau hat dann das nicht verstanden, dass du das Auto verkauft hast? Meine Frau, die hat das eher mehr verstanden. Meine Mutter konnte das nicht verstehen. Weil es eben ein Geschenk war von dem Vater, Schwiegervater. Richtig. Wie lange hattest du den Hund gehabt? 9 Jahre. 9 Jahre. Und den habe ich auch, so wie er eigentlich gestorben ist, so habe ich ihn auch eigentlich gefunden. Weil das so ein ausgesetzter Hund, den hat man mir mit dem Schuhriemen um den Hals am Auto festgebunden. Ach. Wie? So bist du an den Hund gekommen? Man hat dir den Hund an das Auto gebunden? Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen Hund. Und wie ich vom Spaziergang zurückkam, wollte der nicht einsteigen, hat den gewittert, ist nach hinten gelaufen. Und ja, dann sah ich eigentlich nichts, außer so ein kleines Püppchen, ein Schuhriemen. Und dann habe ich daran gezogen und dann kam dieses kleine Männlein daraus. Was für eine Rasse? Keine Ahnung, der war so vermischt. Das konnte selbst der Tierarzt nicht sagen. Also der war ungefähr 30 Zentimeter Fuß hoch. Ach so, so ein kleiner eher. Ein kleiner, ja. Wieso ist dieser Hund zu dir in dein Leben gekommen und dann auf diese dramatische Weise ähnlich durch ein Auto, dein Auto, ums Leben gekommen? Keine Ahnung. Da mache ich mir aber noch Gedanken drüber. Aber so war es ja, ne? So, ja, so war es. Und wie gesagt, nachdem mir das passiert ist, habe ich halt noch mein eigenes I-Pünktchen oben auf meinem Leben draufgesetzt. Weil da bin ich total in Depressionen verfallen und von da an ging alles nur noch am Bach runter. War das dieser Unfall mit dem Hund, war das der Auslöser für die Depression? Ich will nicht sagen, der Auslöser. Also ich sag mal, befallen war ich vorher schon. Mhm. Aber es hat ganz gravierend zugesetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, da kam eine Depression. Du hast dich von deiner Partnerin getrennt? Naja, mehr oder weniger hat sie sich von mir getrennt. Also, wie lebst du heute? Ich lebe heute in einer Beziehung. Aber die ist auch nicht so gerade dolle. Auch nicht so doll. Warum? Warum läuft das nicht gut? Warum läuft das nicht gut, wenn ich da mal eine Antwort drauf wüsste? Also sie kommt. Streitet ihr viel? Relativ. Das ist eher so das Schweigen der Lämmer. Mhm. Also zweisam, einsam. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie nicht so richtig mit meinem Problem umgehen kann. Vielleicht auch unter Depressionen eine andere Auffassungsgabe hat wie ich. Also die Depressionen haben sich verstärkt und würdest du sagen, dass das im Moment deine Hauptbelastung in deinem Leben ist? Ja, eigentlich schon. Also das ganze Rad ist eigentlich ein Kreislauf. Ich stehe eigentlich auf der Stelle und weiß eigentlich gar nicht, wo ich hin soll. Mhm. Bist du noch berufstätig? Momentan nicht, nein. Liegt das mit der Depression? Hängt das damit zusammen? Ja. Du bist gar nicht fähig zu arbeiten? Nein. Nur ist diese Sache mit diesem Hund, das ist ja wirklich ein richtiger Schock. Wenn man ein Tier so lange in sein Leben gelassen hat und verwoben ist und fährt das Tier dann unter diesen dramatischen Umständen tot, ist das eine tiefe Erschütterung. Ja, vor allen Dingen, das war, sagen wir mal so, für mich ein Kinderersatz. Meine Frau bzw. Ex-Frau, die konnte keine Kinder mehr bekommen, die hatte Unterleibskrebs. Mhm. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, noch einen anderen Hund. Und der ist mir, nachdem mir das passiert ist, 6 Wochen später auf meinem eigenen Geburtstag gestorben. An Altersschwäche. Also normaler Tod, sage ich jetzt mal. Nur halt dumm, dass es auf meinem Geburtstag war. Bist du wegen deiner Depressionen in Behandlung? Ja, ich habe also so ziemlich die ganze Palette durch. Ich habe 10 Wochen psychiatrische Klinik im Krankenhaus hinter mir. Mhm. Ich habe Entgiftungsstation hinter mir. Ich habe nochmal psychiatrische Behandlung im Krankenhaus stationär gehabt. Ich bin in ambulante therapeutische Behandlung. Ich mache Psychotherapie. Ich habe Familienaufstellungen gemacht. Ich habe Antidepressiva bekommen. Also, die habe ich schuhkartonsweise voll. Also ich bin eigentlich austherapiert. Die ganze Palette ist abgefrühstückt, kann man sagen. Ja, ich bin 6 Wochen in Reha gewesen. Nimmst du denn im Moment auch noch Antidepressiva ein? Ja. Hast du dir denn mal überlegt, dir erneut einen Hund zuzulegen? Ich habe einen neuen Hund. Du hast einen Hund. Und manchmal sind Tiere ja viel effektiver als Tabletten. Hast du den Eindruck, dass der Hund dir schon ein wenig hilft, über so das Finstere hinwegzukommen, das Traurige? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn ich den Hund nicht hätte, dann würde es manche Tage geben, da würde ich gar nicht vor die Tür gehen. Aber dennoch geht es dir schlecht. Ja. Und das ist natürlich jetzt wirklich sehr schwierig, wenn du sagst, du hast alles schon gemacht, du hast ja ganz viele Sachen aufgelistet gerade. Ja. Da würde jetzt ein Fachmann wahrscheinlich auch überlegen, ja, was kann man denn jetzt noch machen? Ja, alle Fachleute, die sind eigentlich mit ihrem Latein am Ende und die ganzen körperlichen Symptome, die da noch zukommen, ich habe Arthrose in der Lendenwirbelsäule, ich habe Migräne, Cluster oder Clusterkopfschmerz, wie man das sagt, und ich habe Magen-Darm-Probleme, ich habe chronischen Durchfall, aber alles rein nervlich und psychisch bedingt, es sind keine organischen Schäden festzustellen. Das klingt genauso, als wäre das alles eine Auswirkung der Depression. Erklär uns doch mal, wie du dich in deiner Depression fühlst. Wie fühlst du dich? Ja, wie fühle ich mich? Auf Deutsch gesagt, scheiße. Ja, erklär's mal ein bisschen näher. Ja, lustlos, antriebslos, mir ist alles egal. Mhm. Mich kotzt alles an, mir ist alles zu viel. Ich bin schon froh, wenn der Briefträger an meiner Haustüre vorbeiläuft, den ich nicht wieder irgendeine Post kriege, die ich bewältigen muss. Mhm. Antriebslos, freudlos wahrscheinlich auch. Ja, total. Kein Interesse an irgendwelchen Sachen. Nee. Man hängt und sitzt nur so rum und alles und jede Kommunikation ist einem zu viel. Mit anderen Menschen wahrscheinlich. Ja, andere Menschen. Also ich sag mal so, die meisten Menschen haben sich sowieso von mir distanziert. Mhm. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige, die zu mir stehen. Ich meine, gut, ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich auch selber daran schuld, indem ich mich selber ein bisschen einigel. Aber ich habe auch keine Lust, immer anderen Leuten mit meinem Problem auf den Nerven zu fallen. Wenn du so ganz, ganz streng auf dich guckst, intensiv auf dich guckst, was gibt es in deinem Leben, was trotz aller Traurigkeit, die du beschreibst, was dir doch noch ein wenig Spaß und Freude bereitet? Mein Erzieherhund. Der Hund. Ich habe gerade so eine Idee, Olaf. Offensichtlich bist du ein großer Tierfreund. Ja. Und Tiere geben dir was. Ja. Wäre vielleicht es eine Möglichkeit, wenn du ganz vorsichtig mal überlegst, ob du dich so in einem Tierschutzverein engagieren könntest und dir da irgendwo einen Platz suchst? Ja. Oder ehrenamtlich in einem Tierheim arbeitest oder irgendwas mit Tieren nur? Ja, also ich habe schon ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht. Allerdings über ein Projekt, was für krebskranke Kinder geschaffen ist. Und ich glaube, das ist zu schwer für dich. Wollte ich gerade sagen, da bin ich also sehr, sehr hart an meine körperlichen Grenzen angekommen. Nein, du musst etwas machen, wo du direkt deinen Trost und deine Freude hast. Und das sind bei dir wirklich die Tiere, die Hunde. Ja, aber da habe ich ja schon genug von, weil meine Freundin, die besitzt auch noch zwei Hunde. Das heißt, wir leben im Moment mit drei Hunden hier im Haushalt. Ja, meine Idee war nur, dass du dann auch rauskommst so aus deinem jetzigen Umfeld. Du würdest dann woanders hingehen müssen, du würdest vielleicht auch den einen oder anderen Mensch kennenlernen, du würdest mit dem Mensch über andere Tiere sprechen. Ich weiß das nicht. Es ist nur so eine Idee von mir. Vielleicht wäre das ein vorsichtiges sich hinwenden zum Leben wieder. Ja, vielleicht ein sehr vorsichtiges. Genau. Ich bin ja immer der Auffassung, dass wenn man in so einer Falle sitzt, dass man alles vorsichtig versuchen sollte. Man kann immer wieder zurückgehen. In dem Moment, wo man nur noch sitzt, ist man verloren. Ja, so fühle ich mich auch. Ich fühle mich verloren, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich einsam. Mhm. Ich fühle mich zweisam einsam. Wie gesagt, meine Beziehung, das ist also auch so. Es gibt keine Wärme, es gibt keine Nähe, es gibt keine Zärtlichkeit. Das ist so wie. Das ist natürlich noch ein anderes Thema, das wir jetzt gar nicht. Brüderchen und Schwestern. Ja, das wir jetzt gar nicht besprochen haben. Vielleicht wäre das auch noch ein Knackpunkt, den man vielleicht sogar auflösen müsste. Dafür sagte ich ja am Anfang, ich habe so viele Baustellen, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Olaf, also ich habe jetzt von meiner Seite aus dir mal so eine Idee hingelegt. Lass es mal in dir arbeiten und überleg, vielleicht findest du da ja doch irgendwie einen Gefallen dran. Darüber hinaus, was auch deine Beziehung anbelangt, weil wir das jetzt nicht mehr im Rahmen des Gesprächs schaffen, rufen wir dich jetzt nochmal an und meine Psychologin, die Magdalena, spricht weiter mit dir auch mal über die Ehegeschichten oder die Beziehungsgeschichten. Okay. Mann, ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwo einen Griff findest, dass du wieder ins Leben kannst. Den suche ich schon lange. Ja, ich wünsche es dir von Herzen. Die Tiere sind, alles in mir sagt, es sind irgendwie die Tiere. Überleg mal. Ja. Von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft, Olaf. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss, Olaf. Ciao. So, meine Lieben. Hinweis auf unser Thema nächste Woche, das Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Phobien. Und ich möchte mich mit euch über ungewöhnliche Ängste unterhalten. Zum Beispiel der Angst vor Knöpfen, der Angst vor Wasser, der Angst vor dem eigenen Herzschlag, der Angst vor Blumen, all das gibt es. Und es gibt tatsächlich auch die Angst, jetzt lacht bitte nicht, es gibt's wirklich. Es gibt die Angst, das ist eine definierte Phobie, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Ich weiß nicht, ob wir jemanden finden, der, das sind aber wirklich ganz wenige Menschen, die das haben, und mir ist das auch nicht ganz verständlich, was das ist, aber es ist anerkannt als Phobie. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele ungewöhnliche Phobien. Viele von uns haben das. Wir haben hier in der Redaktion mal so ein bisschen rumgefragt und da kamen ganz erstaunliche Sachen raus. Also das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Phobien. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann gerne per Mail domian@wdr.de oder am Mittwoch dann vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Wir haben 1.26 Uhr und hier ist Anja und Anja ist 46. Hallo Anja. Ja. Grüß dich, Domian. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, endlich mal durchgekommen. Was ist dein Thema? Mein Thema vielleicht umso Oller, umso Dollar, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon viele, viele Jahre deine Sendung verfolgt, mhm, und da ging es immer mal um Eifersucht, um verrückte Nudeln und so. Und bei mir war das eigentlich, also ich bin ja 46 und mein Leben hat sich so ab Mitte 30 dann so geändert. Vorher, mhm, war ich so eine ganz normale junge Frau. Ja. Hab mit 26, leider auch erst mit 26 ein Baby bekommen. Und ab 35 ging es dann los, so Motorradfahrerlaubnis und... Leider? Mit 25? Ja, leider mit 26. Achso, ja, du hättest es lieber später bekommen? Nein. Mit 19. Ach so. Nein, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ah. Und da hatte man ja mit 18 Jahren den Facharbeiter in der Tasche und ein Jahr arbeiten, ja, und dann kann es eigentlich losgehen, aber hat nicht so geklappt. Also war es da ein bisschen spät dran? Für mich war es sehr spät. Mhm. Ich habe auch in Thüringen, in Weimar entbunden und für mein erstes Kind mit 26 Jahren war ich wirklich schon eine alte Mutti. Heute ist das gang und gäbe, aber vor 20 Jahren war das einfach noch nicht so. Ja, also in der DDR. In der BRD war das schon eher möglich. Ja, dann. Ich weiß, wie das heute aussieht. Die haben ja auch gar keine Chance mehr. Die müssen ja erstmal, mit 19 kommen sie aus der Schule und dann noch studieren. Und die Frauen können ja vor 30, das klappt ja gar nicht. Wenn sie ein bisschen was Ordentliches. Jetzt erzähl mal weiter von dir. Also ja, von mir. Ja, mit 35 hat es angefangen. Mein Mann, der hat mich vorher, also wir sind 25 Jahre verheiratet, super glücklich. Mhm. Es ist leider auch bei dem einen Kind geblieben. Er hat mich schon immer bekniet. Mach doch mal Motorradführerschein. Mhm. Mach doch mal das. Mach doch mal dies. Und irgendwann so mit Mitte 30 war ich dann bereit. Und dann habe ich auch einen Motorradführerschein gemacht. Mhm. Motorrad gekauft, na klar. Mhm. Mein Mann war dann Fallschirmspringer, ist dazu gekommen. Und wir hatten uns von einem Kumpel ein altes, abgewracktes Wohnmobil gekauft für ganz wenig Geld. Ja. Und ich habe die Dinger dann so lieben gelernt. So, man ist so frei, ne? Man braucht nur noch einen Schlüpper, ein bisschen Brot einpacken und ab geht's. Ja, genau. Ja. Und ich wollte einfach dann ein neues, weil das alte, das war dann, die Werkstatt hat gesagt, nee, also liebe Leute, so geht das nicht mehr. Habt ihr denn dann was ganz Verrücktes gemacht oder worauf geht's jetzt hinaus? Es geht einfach darauf hinaus, was dann aus mir geworden ist, weil ich habe noch nie eine richtig feste Arbeit gehabt, habe immer nur mal hier und da gejobbt, weil irgendwie, naja, so bin ich eben. Mhm. Und wir waren mit unserem Sohn und von meinem Sohn ein Kumpel, der war damals 12 Jahre oder die zwei waren 12, auf dem Weg nach Legoland. Und ich habe wieder gegingelt. Ja, Legoland, genau. Und ich habe gegingelt, oh Mann, ich möchte doch ein neues Wohnmobil. Und mein Mann sagte dann, Donnerwetter, was bist du denn bereit dafür zu tun? Sag ich, alles. Alles, dann mach Massagen. Sag ich, die Massagen kann ich nicht. Mach erotische. Sag ich, hast du einen Knall? Und dann meinte er so, na, lass doch nur mal den Gedanken zu. Ja. Dann so das ist ja interessant, dass der eigene Mann das vorschlägt. Ja, er hat keine Angst, er ist nicht eifersüchtig und... Ihr sagt bloß, du bist eine Erotikmasseurin geworden mittlerweile. Ach, naja, noch viel schlimmer. Was? Noch viel schlimmer? Naja, was heißt viel schlimmer? Was heißt schlimmer? Arbeitest du als Prostituierte? Ich habe ich habe die letzten 7,5 Jahre als Liebes... Ich möchte es nicht so nennen. Aber so in die Richtung? Ich habe mich selber als Liebesdienstleisterin, so habe ich mich betitelt. Vielleicht können wir dich Liebesdienerin nennen. Nee. Nein. Nein, ich bin Dienstleister, ich nehme mir dafür auch Geld und okay. Diener war ich noch nie. Okay, okay, okay. Also ich habe den Männern schon gesagt, was ich will. Aber im Klartext, du hast dann schon in diesem Prostitutionsbereich ja, gearbeitet. Natürlich. Ja, ich habe alles gemacht, außer was für mich jetzt Schmuddelkram ist. Aber alles, was mir gut tat, ich habe auch 6 Jahre eine tantrische Ausbildung, das, ja. Ja, und der Mann, und du bist mit deinem Mann immer noch zusammen? Ja, natürlich. Und dein Mann hat das alles begleitet und mitgemacht? Das war seine Idee. Das ist hervorragend. Wie gesagt, im Wohnmobil hat er dann gesagt, was bist du bereit dafür zu geben, sag ich alles. Und dann, es war seine Idee. Und aber du empfängst deine Gäste nicht im Wohnmobil? Nee, so billig bin ich nicht. Nee, zu Hause. Aber nicht bei euch zu Hause? Aber natürlich. Bei euch zu Hause? Ja. Wo, im Kinderzimmer? Im alten Kinderzimmer? Im ehemaligen? Nein, mein Sohn war ja damals erst 12. Ach ja, stimmt, das passt ja gar nicht. Wo? Im Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist so umgebaut worden, dass es, als sehr leckeres Sexstübchen. Also, aber das wirklich heißt, auch mit Anspruch. Also wie gesagt, ich habe Tantra gelernt und alles vom Feinsten. Und ich möchte mich wirklich nicht mit so einer Straßennote identifizieren. Aber nichts gegen die Mädels, das sind auch, nein, auch nette Frauen. Nein, nichts gegen die Mädels, nein. Du arbeitest auf einem anderen Level, das habe ich schon verstanden. Genau, auf einem anderen Level. Aber das ist ja abgefahren. Das heißt, das ist total abgefahren. Naja, das heißt, in eurem ehelichen Schlafzimmer empfängst du deine Gäste, deine Kunden. Ja. Und dein Mann hat da nichts gegen? Nein, der fand das cool. Der hat die ersten Wochen fand er das sogar ein bisschen geil irgendwo. Weil der war nicht dabei. Ach Quatsch. Der hat doch nicht durchs Schlüsselloch geguckt. Nein. Wie habt ihr das denn damals eurem kleinen Jungen erklärt, wenn da immer andere Onkels kamen? Ja. Also der Felix war ja damals, wie gesagt, 12. Mhm. Hatte auch einen weiten Schulweg, weil wir wohnen ein bisschen ländlich. Mhm. Er hatte noch Karate und dies und das und jenes. Und ich habe meine Termine natürlich. Ich habe keine Öffnungszeiten gehabt von 10 bis 20 Uhr, das ist Quatsch. Mhm. Sondern nur nach vorheriger telefonischer Absprache. Also ich habe mir die Termine schon so gelegt, dass das alles passt, dass auch mein Mann bitte niemals im Haus ist. Aber das wäre doch gut gewesen, wenn er im Haus wäre, damit dir nichts passiert. Ach Quatsch, ja, so eine Gäste hatte ich auch. Also mich fanden ja auch viele toll und ich hatte da so einen ganz süßen und der war ja auch regelmäßig da, der hat mir dann schon mal Pfefferspray mitgebracht. Mhm. Ich so dann, Anja, damit dir nichts passiert, zeigt. Will der mich vergewaltigen? Ich glaube, damit komme ich klar. Ist denn alles gut gegangen bis heute? Es ist immer alles gut gegangen. Gott sei Dank. Aber du hast das nicht gerade fertig erzählt. Das heißt, du hast das am Anfang immer so gelegt, dass deine Kunden kamen, wenn dein Junge nicht in der Wohnung war. Ja, also mein Kind hat ja Schule. Mhm. Da ging um 6:30 musste er schon los. Mhm. Wie gesagt, er musste ein bisschen mit so einem Dorfbus fahren, danach war noch Karate, also vor 18, 19 Uhr war der gar nicht zu Hause. So, mein Mann genau das Gleiche. Ich war alleine sowieso. Aber dann vergingen die Jahre und Anja macht das heute immer noch. Nee, nicht mehr. Ich habe aufgehört. Ach so, aber du hast es bis Januar gemacht. Als der Junge dann älter wurde, wie hast du es ihm dann offen erzählt? Nee, das habe ich schon mit 12 gemacht. Ach so. Ja. Ah, verstehe. Wie hat denn der 12-Jährige darauf reagiert? Wie erklärt man das einem 12-Jährigen? Naja, also wir haben das ganz vorsichtig erklärt, dass ich eben erotische Massagen mache, dass die Männer nackt sind und dass die Massagen sehr schön und prickelnd sind. Und ja, wir haben halt sein Taschengeld verdoppelt, also von 8 Euro wöchentlich auf 16. Aber irgendwann wurde er ein bisschen älter und hat ja nicht gefragt, naja, hey Mama. Seine Kumpels und haben das natürlich alle so mitgekriegt. Ja, und wie hat er dann darauf reagiert, als er merkte, was du da machst? Es war okay für ihn. Und er ist nicht gehänselt worden von seinen Jungs da? Nein, die fanden das ja noch. Wir sind anders. Wir tauchen, Fallschirmspringen. Wir halten 5 Motorräder vor der Tür. Ja, aber trotzdem. Und nochmal gefragt, das hat der Ehe nicht geschadet? Zwischendurch mal ganz schön. Wir hatten fast 3 Jahre, ging es ganz schlimm, weil, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, wir haben dann Zwingerclubs ausprobiert. Wie gesagt, das Tantra geht ja auch mal ein bisschen weiter als nur Massagen und Spiritualität. Ihr habt es aber richtig krachen lassen, ne? Wir haben es richtig krachen lassen und zu Hause sind auch hier und da mal die Fetzen geflogen. Das war nicht lustig für uns, war es aber eine richtig super geile Prüfung. Also seit 2 Jahren sind wir so ineinander verknallt. Also es gab Krisen und vielleicht auch wirkliche Situationen, wo es haarscharf war, aber jetzt hat es euch dicht und noch enger aneinander gekettet. Wir wissen ganz genau, dass wir miteinander, wir werden uns nie trennen. Ja. Wir werden alt. Hast du denn in diesen Jahren wenigstens viel Kohle verdient? Ja. Ja. Ja. Und warum hast du jetzt aufgehört im Januar? Weil ich musste. Also, wie gesagt, 7,5 Jahre habe ich es gemacht. Mhm. Irgendwie merkt man denn, also ich habe in den Jahren des Wohlstands sozusagen auch leider 10 Kilo zugenommen. Ach so. Von ein ganz süßes Püppchen jetzt dann doch fraulich. Ich habe immer noch Leute, die mich sehr gerne so haben möchten, aber... Ach, du musstest aufhören, weil gar nicht mehr so viele kamen, weil du zu pummelig warst, oder wie? Kann man so sagen? Nee, ich habe auch keine Werbung da mehr so sehr gemacht. Und wie, nee, es lacht ab. Ich glaube, ich bin satt. Du ist auch gut, finde ich. Ich glaube, ich bin satt und ich habe dann auch keine Werbung mehr gemacht, weil wo ich geworben habe, die Zeitung und auch Internet, die wurden dann immer dreister. Und ja, wenn ich im Monat schon mal 600-700 Euro hinlegen muss, nur damit die einmal wöchentlich für mich, habe ich keinen Bock drauf. Du sagst, du hast gut Kohle verdient. Ist denn wenigstens ein schönes neues Wohnmobil rumgekommen in den Sinne? Naja, na zwei natürlich. Ach so, oh ja. Ich habe dann noch eins bekommen. Ja. Und dann letztendlich, aber es ging ganz schnell. Na, ihr seid schon verrückt drauf. Ne? Ich weiß. Ja. So, heißt das denn jetzt, dass ihr jetzt, oder dass du und ihr jetzt ein bisschen ruhiger geworden seid? Oder kommt jetzt die nächste schräge Aktion? Nein, ich glaube, es geht jetzt weiter. Also, was heißt jetzt? Das war alles so im Anschluss. Also Wohnmobile, wir haben jetzt das dritte, also wir haben nicht 3 Stück vor der Tür, aber die wurden immer größer. Mhm. Der Sohn ist ausgezogen, der hat eine Riesenkarriere gemacht. Der ist jetzt Potsdam-Babelsberg, der ist Game Designer geworden. Mhm. Das ging auch alles ganz schnell. Mit 20 war der fertig studiert, Abi in der Tasche. Buch liegt beim Verleger, so ein Fantasy-Roman. Also, läuft alles rund, kann man so sagen. Läuft mehr als rund. Habt ihr denn jetzt auch wieder nach all diesen ganzen Sachen richtig Spaß und Sex, ihr beiden? Ja. Doch? Nee. Also doch, aber nicht so oft. Nicht so oft. Also nach 4, 5, 6 Wochen muss ich dann mal so sagen, Hadi. Ist er denn in der Zeit, als du so gearbeitet hast, hat er doch auch andere Sachen sicher gemacht, ne? Du sagst Swingerclub, also er hat andere Frauen auch gehabt in der Zeit. Swingerclub oder so, das ging gar nicht, weil ich dabei war. Ich hab's versucht, ich hab's mir eigentlich auch gewünscht. Weil ich weiß, wenn ich mit anderen Männern zusammen war, jobmäßig, die haben mich nicht, also gefühlsmäßig haben die mich nie angemacht. Ja, was heißt das? Er hat keine anderen Frauen gehabt? Er durfte nicht. Echt? Naja, doch, klar hat er gemacht, aber nicht in Swingerclubs oder so. Das hat nicht. Ich wollte ja es ihm wirklich gönnen, aber ich konnte es nicht. Du bist ja drauf. Arbeitet 7,5 Jahre als wir wollen es ja nicht so aussprechen. Und erlaube ihm gar nichts. Er darf gar nichts. Ja, du Mensch, bist Anja. Unsere Zeit läuft weg. Ich bin sehr froh, dass wir beide uns unterhalten haben. Sehr nett. Alles klar. Liebe Anja, alles Gute dir und deiner Familie, deinem Liebsten. Schöne Grüße von mir. Ja, danke, dass du mir zugehört hast. Und schöne Reisen wünsche ich euch mit eurem tollen Wohnmobil. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Karim. Karim ist 33. Guten Morgen, Karim. Hallo, Domian, ich grüße dich. Hallo, Karim. Um was geht's? Ja. Ein Thema, über das ich mich gerne mit dir unterhalten würde, ist, dass man sich meiner Meinung nach nicht kritisch über Israel äußern darf, ohne gleich als Antisemit abgestempelt zu werden. Große Debatte vor einer Weile mit Herrn Augstein, der Kommunist, der Journalist vom Spiegel. Nicht vom Spiegel, von nee, Spiegel ist er nicht. Er schreibt für den Spiegel, aber er ist Herausgeber von, wie heißt die Zeitung nochmal? Spiegel oder Stern? Nein, nein, fällt mir gleich wieder ein. Ja, okay, da gab es ja eine große Debatte, weil er bezichtigt wurde, ein Antisemit zu sein. Ach ja, stimmt. Der wurde doch jetzt in diese Liste aufgenommen, ne? Genau. Der unter die 10 größten Antisemiten halt, Okay. Ist halt auch die Sache. Aber darüber möchtest du gar nicht reden, sondern du hast einen persönlichen Hintergrund. Ja, also ich habe halt auch solche Erfahrungen gemacht. Und dass man sich halt sehr vorsichtig ausdrücken muss. Und ganz ehrlich, ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich fühle mich da einfach nicht wohl drin, ja. Also wir hatten letzte Woche mal in so einer Gesprächsrunde, da war ich halt mit Freunden unterwegs, kamen halt ein paar Jungs von anderen Freunden mit. Mhm. Der brachte halt jemanden mit, der zufälligerweise Jude war. Auch gar nicht aus Israel selbst, sondern halt so halt Jude, was auch vollkommen okay war. Und dann kam man irgendwie auf das Thema über diese Wahl, die vor kurzem war, diese UN-Wahl, wo jetzt die Palästinenser als Beobachterstaat anerkannt wurden und sich Deutschland weder pro oder kontra entschieden haben, also sich quasi rausgehalten haben, weil was eigentlich schon ziemlich mutig ist, so, und ich das auch ziemlich halt gut fand, ja, und dann kam halt auch schon irgendwie, ja, was können die Deutschen doch nicht machen und ja, je nach allem was war und hier und jenes, irgendwie hat man den Eindruck, so dass man sich für ein Leben lang irgendwie schuldig fühlen muss, was ich einfach nicht einsehe. Ich bin, wie ich gerade gesagt habe, 33, hab ja. Also. Darf ich dich mal eben kurz unterbrechen? Ja. Aufgrund des Namens, bist du Moslem? Ja, ich bin als Moslem geboren, bin in Deutschland groß geworden. Und du bist Deutscher. Du bist Deutscher. Ich bin Deutscher. Mhm. Ich bin aber, muss auch dazu sagen, kein allzu konservativer Moslem. Also ja. Ich glaube schon an den Islam, aber bin jetzt auch völlig offen vielen Dingen. Es ist ja für dich noch wieder eine andere Geschichte als für Deutsche, die Christen sind oder zumindest keinen muslimischen Hintergrund haben. Ja, genau. Ich meine, in meinem Herzen tut es eventuell noch ein bisschen mehr weh, wenn ich natürlich auch das ganze Leid dort unten halt irgendwie mitkriege, ja, so dass Menschen irgendwie teilweise nichts zu essen, nichts zu trinken haben, irgendwo auf der Straße wohnen müssen. Absolut. Und dann, und dann man halt immer noch hört, so dass die israelische Regierung dort noch Teile des Gazastreifens oder irgendwie da wollten noch irgendwie zubauen und da sagt irgendwie niemand was, ja. Und wenn man das mal anspricht und sagt, ey, das gibt's doch nicht so, ne? Ich gebe dir da völlig recht. Ja. Also ich möchte auch nicht als Deutscher, schon gar nicht meine Generation und die Jungen schon überhaupt nicht, auf die Vergangenheit reduziert werden. Und ich nehme mir auch absolutes Recht heraus, die israelische Regierung zu kritisieren und würde mich da massiv verwahren gegen, dass das antisemitisch ist. Wenn ich eine Regierung kritisiere, kritisiere ich nicht das Kulturvolk der Juden. Das ist doch völliger Unsinn. Aber das wird leider so aufgenommen und es wird einem teilweise auch irgendwie so gesagt, ja. Wie gesagt, wir haben uns einfach wirklich in dieser Runde mit ein paar Leuten haben uns einfach nur darüber unterhalten und ich hab da auch irgendwie so halt auch meine Meinung. Ich habe gesagt, ey, es kann doch nicht sein, so dass man da jetzt auch noch irgendwie irgendwelche Häuserblöcke irgendwie so hinsetzt, ne, und schlimm, den Leuten ja. irgendwie noch mehr Platz wegnimmt gut, und du bist gegen die Juden so, das kann man auch schon an deiner Tonlage hören, wie du redest. Habe ich mir gedacht, ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass das tendenziell in unseren Medien zu Israel freundlich berichtet wird. Und dass das Leid, was innerhalb der Palästinenser oder innerhalb des Palästinenserstaates passiert, dass das gar nicht so transportiert wird, wie es eigentlich sein müsste. Das sehe ich auch so, ja. Und ich reagiere da auch wirklich aggressiv, wenn man dann immer mit unserer Vergangenheit ankommt. Ja, die Vergangenheit ist schlimm, dazu bekennen wir uns, das akzeptieren wir. Aber wir werden deshalb nicht mundtote Bürger. Und wir wollen uns äußern zu allen Dingen auf dieser Welt. So auch zu der Politik von Israel. Ja, durch genau. Ja, das ist halt irgendwie auch die Sache. Ne? Ich bin zwar nicht so oft in meinem ursprünglichen Heimatland, aber dort, wenn ich dort mal immer irgendwie... Was ist denn dein Heimatland? Mein Heimatland ist Marokko. Ah, ja. Und wenn ich dort mal halt bin, dann gibt es dort natürlich völlig andere irgendwie Fernsehbilder, als sie, wenn ich ehrlich bin, hier in Deutschland halt mal angegeben werden. Ne? Also da sieht man ziemlich krasse Sachen. Und ich kann das auch verstehen, dass man das hier vielleicht irgendwie nicht zeigt und ne, aber dass man sich dann irgendwie komplett irgendwie zurückhält, Ich meine, ich empfinde es ja schon als einen Appell deinerseits, dass man beide Seiten gleichermaßen beurteilen muss. Und wenn man die Palästinenser kritisiert, dann muss man auch das Recht haben, die israelische Regierung zu kritisieren. Lieber Karim, das war ein Ausflug in eine ganz andere Thematik. Wir haben es so registriert und aufgenommen. Vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir von hier aus. Ich danke dir, Domenech. Danke, dass ich das mal ansprechen durfte. Natürlich, sehr gerne. Tschüss, Karim. Ja. Ciao. Danke, tschüss. Und um 1.45 Uhr bin ich verbunden mit Michelle. Michelle ist 18. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hallo, Michelle. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich habe halt ein Problem. Und zwar ist das so, dass ich bin in einer festen Beziehung, aber er ist mir halt fremdgegangen. Und ja, ich habe ihn halt Instagram erwischt. Oh, wie das? Erzähl mal. Ja, also das war so, ich hatte Feierabend und bin dann nach meiner Arbeit bei ihm gefahren. Und seine Mama war gerade bei ihm. Und dann hat sie halt gesagt, dass er halt im Zimmer ist und ein Mädchen halt bei ihm ist. Das hat die Mutter gesagt? Ja. In seiner Wohnung? In seiner Wohnung, genau. Also die kommt immer, weil er ist halt Berufsfeuerwehrmann, also hat eigentlich, ist eigentlich kaum daheim. Wie alt ist er denn? 23. So, dann kommst du da rein, die Mutter sagt, er ist in dem Zimmer und in dem Zimmer ist aber eine Frau. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich das halt erst nicht geglaubt. Bin halt in das Zimmer, ich habe halt kurz angeklopft, aber haben halt nicht gewartet, bis der gesagt hat, ja, komm rein. Sondern bin halt direkt rein und dann habe ich sie halt dann so, ja, gesehen, ne? So aufeinander liegend und das war halt nicht so schön. Mittendrin? Ja, mittendrin. Wie kommt es denn überhaupt, dass seine Mutter auch in dieser Situation, in der er sich da befand, in der Wohnung war? Warum war die Mutter da? Ja, also die Mama, die kommt halt einmal die Woche bei ihnen und wäscht halt die Wäsche oder geht einkaufen für ihn oder putzt die Wohnung. Wie? Und weil er halt fast nie daheim ist und das macht die halt alles für ihn. Also die Mutter ist auch Putzfrau da und Hausfrau. Ungefähr. Ja, so ungefähr. Und der war völlig klar, dass ihr Sohn nebenan mit einer Frau rumpoppt. Das wusste die. Nee, das wusste sie nicht. Nee. Es war halt so, dass sie halt eine Stunde vorher kam, bevor ich halt kam. Und sie hat gesagt, dass sie halt ihm irgendwas geben müsste. Und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem. Und hat sie halt reingelassen. Ah. Und anscheinend hat er das aber mit ihr abgemacht, dass sie das so sagt. Weil, also es war halt so, dass ich dann halt also wo ich das gesehen habe, bin ich halt direkt rausgestürmt. Ja. Gut entbrannt, weil... Ja, es kam halt schon mal vor, also mein Ex hat mich auch betrogen und ich habe ihm dann verziehen. Wann ist das passiert, was du gerade erzählt hast? Wie lange ist das her? Ja, das ist jetzt schon 2 Jahre her. Ach so, nicht 2 Jahre. Ja, das von meinem Ex, also ich bin ja jetzt nach einer festen Beziehung, wo er mich betrogen hat, also mein jetziger Freund, ist jetzt 2 Wochen her. Moment mal, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die hat mit deiner jetzigen Beziehung nichts zu tun. Genau. Ach so. Also es war so, mein Ex-Freund hat mich auch betrogen. Das haben wir gerade gehört? Mein jetziger Freund hat mich auch betrogen vor 2 Wochen. Wie was hat der denn gemacht, der jetzige Freund? Genau, und bei ihm bin ich halt... Halt, was hat der denn jetzt gemacht, der jetzige Freund? Der hat mich halt betrogen mit dieser Frau in dem Zimmer, wo ich reingeplatzt bin. Also doch der jetzige? Genau, doch der jetzige. Also das war nicht der Ex, also du hast gerade gesagt, das wäre der Ex gewesen. Nein, also das war so. Also der mit dem, pass auf, damit wir klar sind, mit dem du jetzt zusammen bist, mit dem bist du wie lange zusammen? Wie lange bin ich mit dem zusammen? Das war kurz, nachdem ich mit dem anderen auseinanderkam, war das. Das sagt mir jetzt nicht viel. Also, jetzt ungefähr 2 Jahre müssen das jetzt sein. Okay, und wir reden jetzt nur über deinen jetzigen Freund. Und der jetzige Freund hat das gemacht, was du uns gerade erzählt hast. Genau. Gut, so, dann haben wir das geklärt. Ja, und das ist noch gar nicht so lange her, wie du... Ja, das ist halt, es war halt ein bisschen Schock für mich, weil ich halt gedacht habe, ich könnte ihm vertrauen. Naja, ein bisschen Schock ist gut, das ist ein Hammerschock ist das. Ja, es war schon ein Hammerschock, es war halt so, dass ich dann, wie soll ich sagen, nach Hause gegangen bin, ohne mich zu verabschieden. Ich bin einfach raus. Ja. Meine Mama hat dann gesagt, komm, ich fahre dich heim. Ja. Weil ich es dann halt mitgekriegt habe. Ja. Hat er sich denn dann danach bei dir gemeldet und hat sich entschuldigt? Ja, eine Stunde später. Und wie das ist hier, so, und was hat er gesagt? Wie hat er das erklärt? Ja, er hat gesagt, er wäre betrunken gewesen und hätte Drogen Intus gehabt, auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich halt erst gesagt, ja, okay, ist halt so. Aber jetzt seit den 2 Wochen, habe ich halt fast gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Er geht nicht mehr ans Telefon, geschweige denn antwortet er auf meine Nachrichten via Facebook oder via SMS oder so. Mhm. Und es ist halt so, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, ob die Beziehung überhaupt noch Sinn hat. Ja, die Gedanken würde ich mir allerdings auch machen nach so einem Vorfall. Und wenn seitdem jetzt quasi Schweigen in der Luft ist, also er versucht auch nicht mit allen Mitteln, das wieder irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ja, genau so sieht's aus. Der lässt das alles so laufen. Ja, so, aber ich weiß nicht, also ich liebe ihn halt schon und es ist halt so, dass ich halt eigentlich viel zu gutmütiger Mensch bin, weil ich halt sehr oft Menschen verzeihe, die Scheiße bauen in meinem Leben oder die mich in irgendwelche Sachen mit reinziehen und trotzdem verzeihe ich ihn immer wieder, stehe immer noch. Ja, das ist auch ganz gut, aber irgendwann muss man auch mal aufhören mit dem Verzeihen, sonst wird man nämlich zum Hampelmann. Ja, und da das bin ich jetzt auch am Überlegen. Also viele meiner Freunde sagen auch, ich sollte Schluss machen. Mhm. Egal wie, wenn ich das per SMS schreibe oder per... Ja, wie war denn vor diesem Vorfall die Beziehung? Ja, da war eigentlich alles gut. Es war so, dass wir sind aufs Deck gegangen, auch mit gemeinsamen Freunden. Mhm. Also wir sind ganz oft in die Stadt gefahren und ja, also er hat immer gesagt, dass... Hast du nichts besonders gemerkt? Nein, also gar nicht. Also es war so, dass er einmal sogar sein Geld mir gegeben hat, um das zu verwalten. Und dann habe ich am Abend, wo wir dann halt nochmal heim, also nach Hause gefahren sind, hat er dann gesagt, ich habe dein Geld noch, willst du es nicht mal an dich nehmen, in deinen Geldbeutel tun oder so. Und dann hat er gesagt, das ist nicht mein Geld, das ist unser Geld. Ah, also das war so ein Vertrauensbeweis, ne, mit dem Geld. Ja, Michael, genau. Also ich weiß jetzt nicht so viel über diese Beziehung. Der Vorfall ist hart, finde ich. Ist ein Vorfall, wo man eigentlich auch Schluss machen könnte, durchaus, das wäre berechtigt. Und die Tatsache, dass der sich jetzt so zurückhält, sagt für mich auch aus, dass er vielleicht auch gar nicht mehr so groß interessiert ist. Ich würde dir raten, einfach mal nichts zu machen. Mal sehen, ob er reagiert, ob er kommt, ob er aktiv wird. Wenn der nicht aktiv wird, vergiss es. Dann musst du wirklich aus der Beziehung raus. Ich würde an deiner Stelle jetzt nicht darum, auf keinen Fall, du darfst da nicht, du bist die Verletzte, du bist die Gekränkte. Du darfst da nicht rumbaggern und zappeln und irgendwas schreiben. Gar nichts. Mach nichts. Nichts machen ist oftmals immer sehr klug. Ja? Mhm. Versuch mal so vorzugehen. Ja, also ich kann es ja mal versuchen. Ja, genau. Viel Glück, Michelle. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Willi. Willi, ja, ist 50. Domian. Ja, Willi. Oder Jürgen. Wie du möchtest. Okay, was ist dir lieber? Ist mir egal. Sag Jürgen. Ist okay. Okay, Jürgen. Ja, ich kenn dich nicht, aber ich sehe dich ja schon seit ein paar Tagen. Sag ja. Mal so. Weswegen rufst du an, Willi? Weil ich so ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten... Ich habe Krebs im Kopf. Und ich habe so ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten. Also du hast einen Tumor im Kopf? 2 Stück, ja. Zwei Stück. Wie lange schon? Das weiß ich seit 18 Tagen jetzt. Mhm. Dienstag vor 2 Wochen erfahren. Der Arzt, der Professor meinte noch, das kann nicht, von ihrem Darmtumor gibt es keinen Gehirntumor. Einen Tag später sag ich zu ihm, ja, sie haben ja nicht gelogen, ich habe ja 2. Ja, musste auch noch grinsen, aber ich muss halt auch einen Scherz machen über sowas. Ne? Mhm. Das heißt, du warst schon krebserkrankt gewesen vorher? Ich bin im März, bin ich zum ersten Mal Darmkrebs. Mhm. Und dann sagten die im September, Sie haben da was. Bei Ihnen ist das merkwürdig. Normale kommt an einer Stelle. Sie haben es direkt an den 3 üblichen Stellen. Mhm. Ich sage ja, was soll ich machen? Ne? Mhm. Ist dann halt so. Was kann man denn da jetzt gegen tun? Also ich bin jetzt geflüchtet, weil ich habe 2 Aussichten gekriegt. Ein halbes Jahr lang maximal noch zu leben, wenn ich gar nichts tue. Mhm. Das heißt, ich kriege dieses Cortison, damit der Druck in meinem Gehirn, und hier sind so daumendick, die Dinger, die beiden, die ich da im Kleinhirn stecken habe. Mhm. Und das gibt ein bisschen Druck auf die Hirnmasse, weil das Wasser ja zusammengedrückt wird. Ja. Und das ist ja ein ganz weiches Hirn. Und das Problem ist, die Kleinhirn ist für Bewegung und sowas zuständig. Das heißt, ich kipp dauernd um, wenn ich gerade ausgehen will. Du hast jetzt haben die mir gestern einen Rollstuhl gebracht. Ich sagte, das schmeiße ich gleich aus dem Fenster. Mhm. Ich gucke mir das doch nicht an, wie ich das hier. Du hast aber du hast keine Schmerzen im Kopf. Ich habe Schmerz, ich kriege Schmerz. Durch den Druck. Durch dieses Cortison wird ja Wasser abgelassen aus dem Kopf. Mhm. Und dadurch, und Kopfschmerztabletten. Ja. Und dadurch kann ich fast normal leben. Ja. Jetzt hast du gesagt, wenn man nichts machen würde, ein halbes Jahr? Ja, ein halbes Jahr maximal. Und was? Vorher die Aussicht zu verblöden ist gut. Und was könnte man machen? Also die hatten mir jetzt eine Bestrahlung angeboten, mhm, in einer starken Dosis. Ich sage doch zum Doktor, hören Sie mal, das ist mein Hirn. Wenn es stark bestrahlt, dann geht doch auch gesundes Gewebe. Ja, ja, sagt er, hier Nekrosen sind möglich. Ich sage, also ich weiß nicht, ob ich dann hier den kleinen Finger nicht bewegen kann oder ein lallender, wichsender, ja, Affe geworden bin. Mhm. Wer sagt er, da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf. Da haben Sie keinen Einfluss drauf. Würde denn eine Bestrahlung eine eventuelle Heilung ermöglichen? Nein, nein. Ich habe noch 4 Tumore im Körper und von da können die immer wieder raufkommen. Mhm. Also die Aussichten, immer so, ich lebe sehr bewusst, ne, seit 17 Jahren. Ich habe mit einem Alkoholiker zusammengelebt und gehe dieser anonymen Alkoholikergruppe für Angehörige und genieße jeden Tag. Deshalb kann ich heute auch irgendwie lachen und alles, solche Sachen. Ne? Mhm. Aber sonst kann ich den Arsch gleich zukneifen. Das heißt man kann es ja so sagen, dass du wirklich ein todkranker Mann bist. Bin ich, ja. Und dir bewusst ist, dass die Lebensspanne sehr begrenzt ist, die noch vor dir liegt. Ja, genau. Wie gehst du damit? Ich kann sie trotzdem genießen. Du kannst es genießen? Ich bin heute in einer Gruppe gewesen, wir haben gelacht, über ernste Themen geredet. Tut gut, einfach mit bewussten Leuten zu leben. Na klar, ja, natürlich. Wie kann ich das jetzt verstehen? Hast du dich gegen die Bestrahlung entschieden? Das ist das mein Dilemma. Ich weiß es nicht. Soll ich mich oder soll ich nicht? Habt ihr vielleicht noch Informationen, was man anderes machen kann? Ich bin im Augenblick sehr... Ich merke schon Einschränkungen. Das ist natürlich Konzentrations- und Merkfähigkeiten gehen. Ja. Als erstes so ein bisschen verloren. Und das merke ich schon seit einem halben Jahr eigentlich. Mhm. Hast du denn, ich meine, das ist jetzt für uns natürlich eine schwierige Beratung, weil wir keine medizinische Beratung machen können. Ja. Frage, hat dein Arzt, dein behandelnder Arzt dir denn nicht gesagt, was man noch anders machen könnte? Also ich stand im Krankenhaus nur vor diesen beiden Wahlen. Entweder Bestrahlung mit anschließender Chemo und dann habe ich Aussicht auf ein Jahr, quasi Januaranschluss. Mhm. Aber eben trotzdem auch diese Hirnschädigung, wo man wohl nicht sagen kann, was geschädigt ist. Man weiß nicht, wie du aus der Bestrahlung rauskommst. Ganz genau. Das könnte sein, dass du eine Lebensverlängerung hast, aber eine eklatanten Einbuße der Lebensqualität. Genau. Das könnte weiß man nicht, ob ich vielleicht blöd bin oder einfach nur ein Sturkopf oder also einer, der zu allem Ja und Amen sagt. Das merkt man ja vielleicht gar nicht mehr. Ne? Das sind so Sachen, die mich ein bisschen erschrecken, weil ich doch schon, wie gesagt, seit 17 Jahren versuche, recht bewusst zu leben und jeden Tag irgendwie auch zu genießen. Ne? Also auch heute. Ich habe heute schon viel gelacht und natürlich auch traurig gewesen, aber... Man kann definitiv diese Tumore nicht operieren. Nein, leider. Wie gesagt, weil das so viel... Mein System ist krank, sagten sie. Also es würde nicht nur in dem kleinen Hirn die 2 Tumore sitzen, sondern es würden auch Krebszellen im restlichen Gehirn. Ich würde mir auf jeden Fall an der Stelle, Willi, noch ein oder sogar mehrere Meinungen von anderen Medizinern einholen. Ja. Von einem Onkologen, von einem Palliativmediziner. Was ist ein Palliativmediziner? Bitte? Was ist ein Palliativmediziner? Palliativmediziner sind Mediziner, die sich ausschließlich mit Menschen beschäftigen, die eine todbringende Erkrankung haben oder die wirklich todkrank sind. Also Ärzte für Todkranke. Bitte? Ärzte für Todkranke. Also jetzt mal ganz profan ausgedrückt, ja. Und meiner Erfahrung nach kriegst du da die besten Ratschläge und Informationen, die das auch einschätzen können, die für die mehr im Vordergrund die Lebensqualität steht als die Lebenslänge. Ja. Und wenn die deine Krankenakte sehen und alles sichten, glaube ich, dass du da eine gute Information bekommst. Jetzt geht meine Sendung vorbei. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen und dir sagen, wo die nächste Palliativstation oder die nächste Palliativklinik, also Station oder in deiner Umgebung ist. Ja. Ja, das machen wir. Das ist nett, ja. Von meiner Seite aus wünsche ich dir von Herzen alles Gute, viel Kraft und auch diese Einstellung, dass du diese Einstellung behältst, die du gerade geschildert hast. Das ist der Wabendach, ich lachen kann, ja, das, nichts. Das ist sehr bewundernswert, Willi. Das finde ich sehr toll. Es tut mir sehr leid, dass wir Schluss machen müssen, aber die Sendung ist vorbei. Alles Gute von Herzen. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ja. In der Technik, Christoph Gellert, schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.